Im letzten Monat war das Phonetikthema die Satzmelodie. Die Satzmelodie zeigt, wie eine Äußerung gemeint ist, zum Beispiel als Aussage, als Bitte oder als Frage. Sie haben gehört, wann die Satzmelodie nach unten geht. Jetzt hören Sie, in welchen Sätzen die Melodie nach oben geht. Wir beginnen mit Fragen, die man mit Ja oder Nein beantwortet. Sie heißen Ja-Nein-Fragen. Hören Sie das Beispiel. Möchtest du auch ein Eis? In Ja-Nein-Fragen geht die Melodie am Satzende nach oben. Wiederholen Sie jetzt diese Beispiele nach dem Signal. Achten Sie darauf, dass die Melodie am Ende ansteigt. Gehst du zum Einkaufen? Ja, soll ich dir etwas mitbringen? Kannst du mir ein Eis mitbringen? Okay, möchtest du ein Vanilleeis? Gern. Hast du auch Geld dabei? Ja, ja, ich bin gleich wieder da. Auch in besonders freundlich gesprochenen Aussagen geht die Melodie am Satzende nach oben. Paul, das ist echt nett. Wiederholen Sie nun auch diese Aussagen nach dem Signal. Aber das ist doch klar. Du bist einfach toll. W-Fragen sind Fragen mit einem Fragewort am Anfang, zum Beispiel wer, wo oder wann. In freundlichen W-Fragen steigt die Satzmelodie am Ende auch an. Ebenso bei Echo-Fragen. In diesen Fragen wiederholt man ein Wort wie in einem Echo, zum Beispiel: Hallo Thorsten, seit wann bist du denn wieder da? Seit 9. Seit 9? Ich dachte, du kommst erst um 11. Üben Sie jetzt die Satzmelodie in Übung 24 in Ihrem Begleitheft. Sie hören einen Dialog. Markieren Sie die Satzmelodie. Geht sie nach oben oder unten? Sabine, was machst du heute? Ich weiß noch nicht. Vielleicht gehe ich spazieren. Oder soll ich lieber Rad fahren? Ich habe auch noch nichts vor. Dann komm doch mit. Eigentlich müsste ich ja arbeiten. Ach, mach das doch morgen. Wohin fährst du denn? Das weiß ich noch nicht. Sollen wir an einen See fahren? Gerne, das ist eine tolle Idee. Damit sind wir schon wieder am Ende von Deutsch Perfekt Audio. Wir hoffen, dass Ihnen das Deutschlernen mit uns Spaß gemacht hat und wir uns im nächsten Monat wiederhören. Im Juli heißt unser Spezial Deutsch für den Sommer. Hören Sie interessanten Wortschatz und Dialoge zu Aktivitäten in der warmen Jahreszeit. Das und noch viel mehr können Sie im nächsten Monat bei uns hören und üben. Bis dahin verabschieden sich von Ihnen Dascha von Warbera und Peter Veit.